Kundgabe 5333. Empfangen durch Bertha Dodde am 9.3.1952. Gott, Licht, Wahrheit, Leben. Aus meiner Lichtfülle strömt euch Licht zu, weil ihr ohne Licht nicht selig seid, weil Finsternis der Seele gleich ist dem Tod. Denn nur wo Licht ist, ist Leben. Das göttliche Wahrheitslicht vertreibt jegliche Finsternis, und darum muss es angenommen werden, so es euch Menschen von einem Lichtträger angeboten wird. Denn es ist ein Geschenk von mir, das euch meine Liebe gibt, weil mich euer verfinsterter Zustand erbarmt. Nun bedenket, dass ich um diesen finsteren Zustand weiß und euch helfen möchte. Bedenket, dass ich euch der Finsternis entreißen möchte, dass ich euch zu einem Zustand verhelfen will, der euch beglückt, und dass ich vor allem möchte, dass ihr mich sehen könnet, der ich aber in der Finsternis nicht schaubar bin, wohl aber im Licht. Bedenket, dass ich selbst Licht bin, also unmöglich in der Finsternis weilen kann, ansonsten schon die Finsternis verjagt wäre. Bedenket ferner, dass Licht auch stets Wahrheit bedeutet, dass ich selbst auch die ewige Wahrheit bin. Und dann werdet ihr verstehen, dass die Unwahrheit, Irrtum oder Lüge niemals zu mir führen kann, weil sie das Produkt dessen ist, der über die Finsternis herrschet. Ihr könnet niemals annehmen, dass ihr auch durch Unwahrheit mich erreichet. Ihr könnet nicht annehmen, dass ich mich finden lasse von Menschen, die der Wahrheit ausweichen und weiter im Irrtum verharren wollen. Wer die Finsternis vorzieht, bleibt in ihr. Wer Licht will, muss auch mich selbst wollen und kann nicht meinem Gegner zu Willen sein. Ihr müsstet euch ernstlich entscheiden für mich oder für ihn. Alles, was nicht mit der reinen Wahrheit übereinstimmt, ist sein Werk. Und so ihr ihn anerkennt, verschreibt ihr euch auch ihm und könnet unmöglich zu mir gelangen, zur Wahrheit und zum ewigen Leben. Seid ihr nun auf Erden beharrlich, indem ihr die Wahrheit nicht annehmen wollet, um dessen Willen, was euch von meinem Gegner dargeboten wurde, dann nehmt ihr die Finsternis mit hinüber in das jenseitige Reich. Und dort wird sie euch erst richtig bewusst werden, weil das Licht aus mir nicht in euch leuchten kann und außer mir alles dunkel ist. Und diese jenseitige Finsternis ist äußerst qualvoll, doch euch nicht zu nehmen ohne den Willen zur Wahrheit, der aber noch schwerer aufzubringen ist als auf Erden, wo ich euch immer wieder in den Weg trete, wo meine Lichtträger ständig in euch das Licht anzünden wollen und nur eure Bereitwilligkeit fordern, um meinen Auftrag ausführen zu können. Ihr müsstet euch in der Wahrheit bewegen. Also kann ich nur euch die Unwahrheit beleuchten durch Gegenüberstellen der Wahrheit, den Irrlehren, durch Aufklärung und immer wieder in euch auftauchenden Zweifeln, die nur die reine Wahrheit verjagen kann. Bedenket, dass Wahrheit Licht ist, dass das Licht von mir ausgeht und dass ihr mich nur finden werdet, so ihr dem Licht nachgeht, so ihr die Wahrheit in euch aufnehmet, die mich offenbart. Dass ich aber außerhalb der Wahrheit nicht zu finden bin, weil dort schon das Reich meines Gegners ist, wo die reine Wahrheit verunstaltet ist, weil er euch von mir zu trennen suchet. Amen.